Kommunistenkneipe. Gastkommentar. Hausarbeit, Fürsorge, Sex. Von unbezahlter zu unbezahlbarer Arbeit. Von Clio und Danai, von der revolutionären Organisation für einen sozialistischen Aufbruch, Rosa. Hallo an alle Hörerinnen. Wir sind Danai und Clio von Rosa und wir freuen uns sehr, dass wir heute bei der Kommunistenkneipe etwas über Reproduktionsarbeit im Kapitalismus erzählen können. Ja, Rosa, das steht für Revolutionäre Organisation für einen sozialistischen Aufbruch. Und wir sind eine relativ junge Organisation. Wir haben uns Mitte letzten Jahres gegründet und arbeiten hauptsächlich in Düsseldorf und Umgebung. Vielleicht so grundsätzlich, wir verstehen uns als Marxistinnen und wir haben uns als Ziel gesetzt, Theorie und Praxis in unserer politischen Arbeit zu vereinen. Mehr dazu und über uns findet ihr auch auf unserem Insta-Account oder auch auf unserer Website. Wir haben im Rahmen unserer aktuellen Kampagne, sie heißt Das System ist Täter, haben wir uns unter anderem eben diesen Vortrag erarbeitet, um das Bewusstsein der Gesellschaft über den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Patriarchat zu stärken. Und wir wollen damit uns auch in letzter Konsequenz in die Lage dazu versetzen, das System überwinden zu können. Zunächst einmal wollen wir euch kurz auf den Stand bringen, was wir meinen, wenn wir von Reproduktionsarbeit sprechen. Damit eng im Zusammenhang steht auch die Frage, wofür wir Reproduktionsarbeit überhaupt leisten. In unserem Fall ist das das Kapital. Wir wollen deswegen eingehender fragen, welches Verhältnis Produktions- und Reproduktionsarbeit im Kapitalismus zueinander einnehmen. Wir wollen euch auch aufzeigen, dass diese Verhältnisse, denen wir gegenüberstehen, nicht immer so waren, sondern veränderlich sind. Und deswegen wollen wir schließlich dann auch die Frage beantworten, was aus diesen Erkenntnissen über unsere derzeitige Reproduktionsarbeit für die Arbeiterinnenklassen im Allgemeinen und für die Frauen im Besonderen folgen muss. Ja, wir haben jetzt schon mehrmals das Wort Reproduktionsarbeit in den Mund genommen und sollten vielleicht einmal kurz erklären, was wir damit meinen. Also Reproduktionsarbeit ist erstmal alles, was notwendig ist, um die Qualität der Arbeitskraft und das Nachkommen neuer Arbeitskräfte zu sichern. Das ist im klassischen Sinne die Hausarbeit, das Erziehen und Betreuen von Kindern. Und wir würden dazu aber auch das gegenseitige Sorgetragen in der Familie, also die emotionale Arbeit. Dazu gehört auch Sex, ob er der Fortpflanzung oder dem eigenen Vergnügen dient, zählen. Und dieser Teil findet in der Regel unbezahlt statt. Und darum sollte es eben auch heute gehen, um die unbezahlte alltägliche Reproduktionsarbeit. Genau. Im weiteren Sinne gehört dazu aber auch zum Beispiel die Bildung von Kindern in Schulen, das Pflegen von alten und kranken Menschen. Bei manchen von den Beispielen, die Clio gerade angebracht hat, ist es erstmal kontraintuitiv, sie als Arbeit zu bezeichnen. Sex zum Beispiel habe ich doch in erster Linie für mich selbst. Da beauftragt mich niemand und erscheint mir in der Regel auch nicht als Arbeit. Ich gehe ja auch gerne zum Sport und nehme das als Freizeit wahr. Das stimmt, aber auch diese Tätigkeiten üben wir letztendlich zumindest aus, damit es uns gut geht, um uns zu entspannen, damit wir fit sind. Und wir versetzen uns dadurch aber auch in die Lage dazu, am nächsten Tag wieder funktionstüchtig zu sein. Und funktionstüchtig meint sowohl für unser eigenes Leben, aber eben auch für unsere Rolle, die wir in dieser Gesellschaft einnehmen. Wir können also nie ganz trennen, was wir gerade für uns tun und was wir für unsere Funktionstüchtigkeit und damit die Aufrechterhaltung des Systems, in dem wir leben, tun. Und wichtig ist, dass je nachdem, in welchem System wir leben, auch die Bedarfe für Reproduktion unterschiedlich aussehen und die Reproduktionsarbeit auch unterschiedlich strukturiert ist. Im Kapitalismus unterliegt die Reproduktionsarbeit den Bedarfen für die Mehrwertproduktion. Und diesen Zusammenhang zwischen Produktion und Reproduktion wollen wir jetzt einmal kurz darstellen. Dafür müssen wir uns zunächst die Gesetze der Produktion anschauen. In der Produktionsarbeit kauft der Kapitalist mit dem Lohn die Arbeitskraft ein. Diese produziert mithilfe der anderen Ressourcen, die der Kapitalist für das spätere Produkt eingekauft hat, eine neue Ware. Diese Ware kann schließlich für mehr Geld verkauft werden, als von den Kapitalistinnen investiert wurde. Der Kapitalist bereichert sich also während dieses Prozesses. Aber wie geht das? Während der Preis für die materiellen Ressourcen, die es für die Herstellung des Produktes braucht, 1:1 in den Wert der neuen Ware übergehen, tut das der Wert der Arbeitskraft nicht. Im Kapitalismus arbeiten die ArbeiterInnen mehr, als sie für die eigene Reproduktion, also für ihr eigenes Leben, brauchen. Sie erhalten Lohn für die notwendige Arbeitszeit zur Herstellung des Produktes und für die notwendige Arbeit für ihre eigene Reproduktion. Also dafür, dass sie den Wert ihrer Arbeitskraft wiederherstellen können. Die Mehrarbeit, also die Arbeit, die darüber hinausgeht, vergüten sie nicht. Ja, soweit die Theorie. folgt man dem, was Danai gerade erzählt hat, müsste eigentlich das Haushalt schmeißen, das Kinder großziehen, die Altenpflege vom Kapital mit bezahlt werden. Schließlich ist das ja auch die Voraussetzung dafür, dass überhaupt täglich aufs Neue produziert werden kann. In der Realität sieht es aber anders aus, denn das Kapital, und das werden wir später noch eingehender sehen, hat sich einen ziemlichen Clou überlegt, wie es das nicht tun muss, sondern den Lohn der ArbeiterInnen so niedrig halten kann, dass es am Ende selbst mehr Profit aus der Produktion der Ware schlagen kann. Um für die Kosten der Reproduktion nicht vollumfänglich aufkommen zu müssen, hat das Kapital die Reproduktionsarbeit historisch an die Frau übertragen, aus der Produktionsarbeit herausgedrängt und in den Haushalt verbannt. Die Ideologie, die ihre Spuren auch noch heute zeigt, in dem Bild der Hausfrau, die die Beine hochlegen kann, während der Mann arbeiten geht, verschleiert die Hausarbeit und hat so die Möglichkeit geschaffen, dass sie nicht bezahlen wird und effektiver ausgebeutet werden kann. Dazu aber gleich auch nochmal mehr. Ja, vorher vielleicht nochmal eine kurze Begriffserklärung. Wenn wir von Frauen bzw. Männern sprechen, beziehen wir uns damit weder auf biologische Geschlechter noch Selbstidentifikation, sondern auf Geschlechterrollen. Wir beschreiben damit also gesellschaftliche Verhältnisse. Das Patriarchat beruht auf der binären Einteilung der Menschen in Mann und Frau und ordnet Menschen danach, wie sie äußerlich gelesen werden, also ob männlich oder weiblich. Und im Zusammenhang mit ihrem biologischen Geschlecht bzw. ihrer Gebärfähigkeit und der Identifikation damit in eine Rolle ein. Wir werden gleich näher auf diese Geschlechterrollen im patriarchalen Kapitalismus eingehen und sehen, dass die kapitalistische Produktionsweise mitunter auf dieser Einteilung beruht. Wir verwenden Mann und Frau als Kategorien also nicht, um diese Binarität weiter zu befeuern, sondern umgekehrt, um die gesellschaftlichen Machtverhältnisse beschreiben zu können, damit wir schließlich die Bedeutung, dem Mann bzw. Frau sein, in dieser Gesellschaft zu kommen, überwinden zu können. Genau, jetzt aber erstmal noch kurz Bestandsaufnahme. Also wir haben gesehen, dass im Kapitalismus nur ein Teil der Arbeit der Lohntätigen gezahlt wird. Die restliche Arbeit im Betrieb wird nicht bezahlt und sich der so dadurch entstehende Mehrwert angeeignet. Der bezahlte Teil ist lediglich ein Teil der Reproduktionskosten. Das Mindestmaß ist dabei der Wert der unbedingt gebrauchten Waren zur Reproduktion. Also das meint sowas wie Nahrung, Wohnung und Kleidung. Und wie groß der Teil der Reproduktionskosten ist, der darüber hinaus gezahlt wird, hat sich als gesamtgesellschaftlich zu beobachtende Tendenz als historisch variabel erwiesen. Denn je nachdem, wie komplex die Lohnarbeit ist, wird auch mehr Geld in die Reproduktion investiert. Wichtig ist aber, dass ein Teil der Arbeit immer unbezahlt bleibt. Wir wollen genau das jetzt aufzeigen, nämlich wie sich die heutige Reproduktionsordnung herausgebildet bzw. weiterentwickelt hat. Und dafür ist der historische Materialismus unser Werkzeug. Mit dem können wir die heutige Arbeitsteilung und die geschlechtlichen Identitäten als Produkt einer spezifischen Organisation von Arbeit begreifen und damit auch die Geschlechterkategorien denaturalisieren. Wie wir also sehen werden, hat sich die soziale Reproduktion als getrennter, als privater Bereich, der von Frauen aufrechterhalten wird, erst mit dem Kapitalismus herausgebildet. Und damit einher ging dann auch eine neue Form der geschlechtlichen Hierarchisierung und Abhängigmachung von Frauen. Um das genauer erklären zu können, müssen wir allerdings kurz auf den Übergang von der Feudal- zur kapitalistischen Gesellschaft kommen. In der Feudalgesellschaft wurde primär in der Familie produziert. Bedeutet, die gesamte Arbeit, also Produktion und Reproduktion, wurde von allen Geschlechtern und in verschiedenen Generationen im Haushalt gemeinsam durchgeführt. Die Bauernfamilie bewirtschaftete gemeinsam das Land, das dem Grundherrn gehörte, und musste dafür eine Pacht an Letzteren zahlen. Natürlich gab es auch hier schon das Patriarchat, was sich zum Beispiel in ungleichen Rechten zeigte. Mit dem Kapitalismus entwickelte sich aber eine neue, abgewandeltere Form. Mit der Industrialisierung wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und die freie Lohnarbeit bildete sich heraus. Damit ging eine Trennung der Erwerbs- und Reproduktionsarbeit einher. Ein neues Verhältnis also von Öffentlichkeit und Privatheit entstand. Der Mehrwert wird jetzt von den Lohnarbeitenden in einer neuen Produktionssphäre, die vom Haus entkoppelt ist, in den Fabriken erwirtschaftet. Und die Reproduktionsarbeit muss aber natürlich trotzdem noch stattfinden. Und Frauen waren dann diejenigen, denen diese Arbeit aufgebürdet wurde. Dafür würden sie dann aus der Produktion rausgedrängt und an ihre familiären Pflichten gebunden. In manchen industriellen Zweigen arbeiteten Frauen nach wie vor mit. Schaut man sich jedoch die Erwerbsquote von Frauen über die Zeit hinweg an, wird deutlich, dass die Erwerbe der Frauen gesamtgesellschaftlich rapide zurückgingen. Frauen wurden durch neue Gesetze aus vielen Arbeitssphären, zum Beispiel dem Handwerk, herausgedrängt oder von ihren Mitarbeitern bei den Behörden angezeigt. Ja, und sie erhielten auch nur noch Zugang zu den Arbeitsbereichen, die für Männer nicht attraktiv genug waren. Während Männer vermehrt in Fabriken und den neu entstandenen Arbeitsgebieten tätig waren, arbeiten viele Frauen weiterhin in der Landwirtschaft. Bei bürgerlichen Frauen war das nochmal ein bisschen anders, denn die wurden, anders als proletarische Frauen, unmittelbar aus der Erwerbssphäre rausgedrängt und für sie entstanden dann später explizite Frauenberufe. Einen neuen Höhepunkt erreichte die Verdrängung von Frauen aus der Erwerbsarbeit mit dem Übergang von der Leicht- zur Schwerindustrie. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Schwerindustrie, also die Produktion von Stahl, Kohle und Eisen, immer wichtiger als die Textilindustrie, in der auch viele Kinder und Frauen gearbeitet hatten. In der Schwerindustrie brauchte es eine noch striktere Arbeitsdisziplin und gesündere, besser ausgebildete Arbeitskräfte. Und dementsprechend dann ja auch eine bessere Reproduktion, oder? Genau, und das wäre mit dem damaligen Zustand der Arbeiterinnenklasse nicht möglich gewesen. Engels beschreibt die Lage der arbeitenden Klasse in England in den 1840er und 50er Jahren noch als erbärmlich. Die häusliche Versorgung war grottig, die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer in Industriegebieten lag bei weniger als 30 Jahren, die Kindersterblichkeit war hoch und Frauen mussten dringend Schwangerschaften vermeiden. Das war aber nur dann ein Problem für das Kapital, wenn nicht ausreichend Arbeitskräfte nachkamen. Das war aber nicht der Fall. Und dementsprechend wenig wurde in Form von Löhnen in die Reproduktion der ArbeiterInnen investiert. Ja, nun mit der zunehmenden Dominanz der Schwerindustrie bedarf es aber auch qualitativerer Reproduktion. Und die Frauenarbeit in den Fabriken wurde dementsprechend weiter reduziert, die Löhne der Männer wiederum rapide erhöht und die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Es wurde also mehr in Reproduktionsarbeit investiert. Wir sehen damit, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen historisch stets dem Bedarf an ihren reproduktiven Tätigkeiten unterworfen gewesen ist. Genau, und da stellt sich die Frage, wie genau das durchgesetzt werden konnte. Ja, möglich gemacht wurde das dadurch, dass Frauen aus der neuen Rechtsentwicklung, also dem bürgerlichen Recht, ausgelassen wurden. Und ihre Anerkennung als Rechtsperson, die es ihr erlaubt hätte, vertragliche Beziehungen einzugehen, wurde ihr einfach verwehrt. Das hielt sich teilweise bis Ende des 20. Jahrhunderts. Denken wir zum Beispiel daran, dass Frauen sich bis 1977 in Westdeutschland eine schriftliche Erlaubnis von ihrem Ehemann einholen mussten, damit sie arbeiten gehen dürfen. Erst jetzt wurde die gesetzliche vorgeschriebene Aufteilung der Arbeit in der Ehe abgeschafft. Diese Aufteilung wird auch heute noch über andere Maßnahmen aufrechterhalten, aber dazu wollen wir später nochmal mehr sagen. Bis 1958 hatten Frauen außerdem auch keinen Rechtsanspruch auf den Lohn, den sie erwirtschaften. Erst hier wurde es dann abgeschafft, dass der Mann der Verwalter des Geldes in der Familie war. Frauen durften erst jetzt ein eigenes Konto eröffnen. Ja, so viel erstmal zu der rechtlichen Unterdrückung. Aber neben dieser Form der Unterdrückung hat der Kapitalismus auch stets über Ideologie die Tugenden der Hausfrau hochgehalten und Frauen dementsprechend dem Druck ausgesetzt, diesem auch gerecht werden zu wollen, beziehungsweise sich auch immer mehr damit zu identifizieren. Das sehen wir zum Beispiel, wenn wir uns Literatur, Filme und später auch Werbeclips aus der Zeit ansehen. Da denke ich zum Beispiel an Persil oder Dr. Oetker-Werbung. Ja, und was bedeutet das jetzt alles für die Stellung der Frau in der Gesellschaft? Das ist eine gute Frage. Also wie sich im ganzen Verlauf der Geschichte gezeigt hat, bekommen stets diejenigen, die produzierender Arbeit nachgehen, die gesellschaftliche Wertschätzung. Frauen, Kinder und alte Menschen, die im Feudalismus noch daran beteiligt waren, verlieren in diesem Moment ihre Wertschätzung und auch ihre Macht, die sie als Teil der häuslichen Arbeitsgemeinschaft in der landwirtschaftlichen und handwerklichen Produktion noch innehatten. Die Befreiung des Mannes zum Lohnarbeiter und wiederum die Verdrängung der Frauen in die reproduktive Funktion und damit auch die Abhängigkeit vom Lohnarbeiter führte zu gänzlich widersprüchlichen Erfahrungen der Geschlechter und begründete damit auch eine neue Spaltung zwischen ihnen. Die Frau war nun von der kollektiven Arbeit ausgeschlossen und isoliert im eigenen Haushalt. Der Mann als Lohnarbeiter und Oberhaupt der Familie wurde damit zum stellvertretenden Ausbeuter der Arbeitskraft der Frau für das Kapital. Schließlich ist ihre reproduktive Arbeit ja auch die Bedingung dafür, dass der Mann in die Fabrik gehen und Mehrwert fürs Kapital erwirtschaften kann. Hier kommt jetzt auch die Ehe ins Spiel. Mit der bürgerlichen Ehe, in der die Hausarbeit eine unentgeltliche Arbeit war, hatte der Mann die Möglichkeit, sich durch die Heirat die reproduktiven Dienste der Ehefrau zu sichern. Das Kapital hat ihn damit zum Werkzeug und ausführenden Organ der weiblichen Verstümmelung im Haushalt gemacht. Ja, das hört sich jetzt erstmal hart an, aber letztendlich müssen wir die Ehe im Kapitalismus als das anerkennen, was sie ist. Und das ist die Institutionalisierung der unbezahlten Arbeit der Frauen und der Abhängigkeit der Frauen vom Gehalt des Mannes. Diese Abhängigkeit vom Lohn des Mannes fesselt wiederum auch den Mann an seinen Job, hindert ihn am Streiken, da er für seine Frau und seine Kinder mitsorgen muss. Und auf der anderen Seite diszipliniert die Hausfrau die Familienmitglieder und reproduziert so fügsame ArbeiterInnen. Ihr ist auch die Aufgabe aufgebürdet, emotional Sorge für die LohnarbeiterInnen zu übernehmen und wird daher zum Sicherheitsventil für gesellschaftliche Spannung. Das drückt sich dann auch in der Menge an häuslicher Gewalt aus, die wir täglich erleben. Ich stelle mir halt die Frage, warum wurden eigentlich so selbstverständlich den Frauen die reproduktiven Arbeiten aufgebürdet? Also wie kann das sein? Wir haben das ja eingangs schon kurz erwähnt. Es ist uns als Marxistin wichtig, dass wir die Geschlechterrollen, die wir heute vorfinden, nicht einfach als natürlich Gegebene darstellen, sondern uns auch hier, wie du es gerade gemacht hast, fragen, woher sie kommen. Und man muss sagen, dass dem Kapitalismus rein theoretisch egal ist, wer seine Arbeitskraft verkauft und wer die Reproduktionsarbeit übernimmt. Was ihm wichtig ist, dass genug Arbeitskräfte auf dem Markt sind, die gesund und leistungsfähig sind. Und dementsprechend ist es ihm auch egal, ob diese Arbeitskräfte männlich oder weiblich sind oder ob eine Frau oder ein Mann hinter dem Herd steht. Wir wollen aber die gesellschaftlichen Gegebenheiten immer in ihrer historischen Einbettung sehen. Und wie wir bereits verdeutlicht haben, existierte diese Unterdrückung der Frau ja bereits in vorausgegangenen Klassengesellschaften, wie eben der Feudalgesellschaft. Ja, so konnte das aufstrebende Bürgertum im Übergang von der feudal zur heutigen kapitalistischen Gesellschaft auf die bereits bestehenden patriarchalen Strukturen zurückgreifen. Die Arbeit von Frauen galt seit der Entstehung des Privateigentums tausende Jahre zuvor bereits als minder bedeutend, vor allem im Vergleich zu den von Männern. Sie besaßen weder wirtschaftlich noch politischen Einfluss. Sie boten sich daher als diejenige gesellschaftliche Gruppe an, die im Kapitalismus für diejenigen Aufgaben zuständig gemacht wurde, die zwar unerlässlich für den Erhalt des Systems waren, aber keine Wertschätzung und Bezahlung erhalten sollte. Aus der minderwertigen Stellung der Frau konnte leicht argumentiert werden, dass diese keine Bezahlung für ihre Arbeit erhalten durfte. Ja, und jetzt fragt ihr euch ja vielleicht, inwiefern sich das, was wir erzählt haben, jetzt auch noch auf die heutige Zeit übertragen lässt. Unsere Lebensrealität sieht ja oft erstmal etwas anders aus. Genau. Also es ist so, dass seit dem Aufkommen des Neoliberalismus in den 80er Jahren nur wenige Jobs noch genug Geld einbringen, als dass davon eine Familie ernährt werden kann. Dementsprechend gehen auch mehr Frauen wieder arbeiten. So können die Reproduktionskosten fürs Kapital auch weiter gedrückt werden. Denn gehen zwei Familienmitglieder arbeiten, kann doppelt Mehrwert angeeignet werden. Die doppelte, aber durchschnittlich deutlich geringere Bezahlung ist dafür das Kapital leicht zu verkraften. Ja, und gleichzeitig sind Frauen, obwohl sie auch Lohnarbeiten gehen, immer noch diejenigen, die mehr Reproduktionsarbeit übernehmen. Reiche Frauen können es sich leisten, dass sie eine andere Frau, das sind häufig migrantische Frauen, bezahlen, damit diese dann Teile der Reproduktionsarbeit übernehmen. ArbeiterInnen sind währenddessen einer Doppelbelastung ausgesetzt. Und durch den sogenannten Gender Pay Gap, die schlechtere Bezahlung von Frauen, werden wir in dieser Doppelbelastung gehalten. Die Angewiesenheit des Kapitals auf günstigere Produktion der Arbeitskraft bleibt dabei unverändert. Wir sind überdurchschnittlich häufig in Teilzeit- und Kurzzeitverträgen angestellt, werden in sogenannte Frauenberufe, mit denen man deutlich weniger gut verdient, was häufig auch bezahlte Care-Arbeiten sind, hineinsozialisiert oder verdienen auch im selben Job weniger als ein Mann. Ja, und jetzt, nachdem wir diesen analytischen Teil hatten, drängt sich für mich die Frage auf, was wir jetzt nun damit machen, also welche Antworten wir darauf finden müssen. Ja, da gibt es zum einen den bürgerlichen oder auch liberalen Feminismus, welcher nach Lösungen für die Befreiung der Frau innerhalb des Kapitalismus mittels Gleichstellung sucht. Und er verkauft sie als realistische, hinreichende Lösung, Frauen und Männer gleich zu bezahlen und Frauen über die vermeintliche Gleichstellung zu emanzipieren und sie von ihrer Unterdrückung zu befreien. Ja, und wichtig dabei ist, dass sich das meistens nicht darauf erstreckt, dass etwa für alle Berufe gleich viel gezahlt werden soll, sondern dass die Geschlechter nur im selben Beruf gleich viel verdienen sollen. Wir sehen also, dass der liberale Feminismus gar keine Kritik an der grundsätzlichen kapitalistischen Idee davon hat, welche Arbeit wie viel eigentlich wert ist. Seltener wird aber auch illusioniert, Der Care-Sektor, also Pflege, Dienstleistungen etc., sollte vom Staat mehr gefördert und es sollte sich dafür eingesetzt werden, dass dieser besser bezahlt wird. Auch hier fehlt das Verständnis von ökonomischen Gesamtzusammenhängen und der Profitlogik als grundlegendes Prinzip, wonach im Kapitalismus eben entschieden wird. Zudem wird es als Lösung verstanden, die Hausarbeit moralisch aufzuwerten. So würden dann Männer wohl auch mehr Interesse daran entwickeln und diese dann letztendlich auch übernehmen. Ja, wie wir jetzt hoffentlich mit unseren Ausführungen herleiten konnten, sind diese Forderungen, die der liberale Feminismus aufstellt, in ihrem Umfang vollkommen utopisch, wenn man sich das kapitalistische System anschaut. Und anderweitig, wenn sie verkürzt oder nur teilweise umgesetzt werden, sind sie niemals hinreichend für die Befreiung der Frau. Was demnach realistisch innerhalb vom Kapitalismus von diesen genannten Forderungen übrig bleibt, ist lediglich die Besserstellung der einen Frau auf Kosten der anderen. Ja, wie ich kurz ja gerade schon angerissen habe, werden Teile der Reproduktionsarbeit gerade an andere Frauen übergeben. Und Staat und Markt unterstützen diese Verschiebung der Verantwortung für Care auf Migrantinnen und werben extra Frauen aus dem Ausland an, die dann hier für viel zu geringe Bezahlung diese Arbeit übernehmen sollen, damit dann die besser gestellten Frauen leichter Karriere machen können. Stichwort Girlboss zum Beispiel. In liberalen Strömungen propagieren Feministinnen auch unter anderem den Girlboss-Feminismus. Bedeutet, dass einzelne Frauen, die es geschafft haben, sich in die Chefetagen hochzuarbeiten, für uns als Idole gesehen werden und uns anheizen sollen, unsere Doppelbelastung in Kauf zu nehmen. Einfach die Zähne zusammenzubeißen, weil wir angeblich irgendwann ja auch mal in so eine Machtposition gelangen könnten. Für das Kapital sind sie das Aushängeschild ihrer vermeintlich gleichberechtigten Unternehmenskultur. Und so kann auch davon abgelenkt werden, dass die Frauen, die weiter unten in der Unternehmenshierarchie stehen, oftmals Multijobber sind, um sich und ihre Kinder über Wasser halten zu können. Daraus ergibt sich eigentlich ganz logisch, dass wir den proletarischen Feminismus vertreten. Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir hier skizziert haben und die wir hoffentlich auch gut rübergebracht haben, bleibt für uns die Devise von Kollontai. Und zwar, dass es keine Befreiung der Frau ohne den Sozialismus geben kann. Denn dieser versetzt uns in die Lage, uns von unseren patriarchalen Fesseln zu befreien. Ja, wichtig dabei ist auch, dass ein Großteil der Arbeit dann aber natürlich noch vor uns liegt und dass es dann die Befreiung der Frau wirklich zu vollziehen. Bevor das nicht geschehen ist, können wir also auch hier wieder mit Kollontai sagen, ist es kein Sozialismus. Da bleibt die Frage offen, wie denn diese Befreiung für uns aussieht. Ja, nachdem wir dann den Kapitalismus überwunden haben, muss die Reproduktionsarbeit natürlich kollektiviert werden. Und es gab da auch schon verschiedene Ansätze und Ideen in den realsozialistischen Staaten zu. Das waren zum einen Kommunehäuser, in denen dann Gemeinschaftsküchen und Kantinen waren und eben Ideen vom gemeinsamen Aufziehen von Kindern und Kindergärten für alle. Frauen versetzen sich so eigentlich in die Lage, finanziell unabhängig von einer Partnerschaft zu sein. Ja, und mit der bedürfnisorientierten Produktion geht dann auch einher, dass alle weniger arbeiten müssen. Schließlich wird ja nicht mehr für den Profit des Kapitals produziert. Weil sich die Arbeit dann unter vielen Leuten aufgeteilt wird, müssen insgesamt alle weniger tun und haben auch mehr Zeit, sich umeinander zu sorgen. Wichtig ist auch, dass diese Veränderungen der Produktionsweise, also materielle Veränderungen, die Grundlage dafür sind, dass wir die patriarchale Denkweise, die auf dem Kapitalismus und den vorausgegangenen Herrschaftssystemen aufbaute, revolutionieren können. Der sogenannte Überbau, also die patriarchale Ideologie, befleckt uns wie Muttermale, auch noch im Sozialismus. Es ist deswegen unsere kollektive Aufgabe, dieses auch zu verlernen. Die Befreiung der Frau ist also im Sozialismus noch lange nicht abgeschlossen. Der Kampf gegen die patriarchale Ideologie geht auch hier weiter. Ja, genau. Was jetzt übrig bleibt, ist, dass wir den Kampf im Hier und Jetzt beginnen müssen, beziehungsweise auf die Kämpfe unserer Vorfahrenen aufbauen müssen. Uns würde auch sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist und würden uns auch freuen, wenn wir in den Austausch darüber kommen. Genau, wenn ihr Dissens damit habt, ihr könnt uns gerne irgendwie schreiben. Wir sind über Instagram erreichbar. Man kann uns auch in Düsseldorf antreffen. Und sagen bis hierhin erstmal vielen Dank, dass wir den Raum hier hatten. Ja, vielen Dank.